Sie hörten SWR 2 Kontext mit Elisabeth Brückner. Frieden schaffen ohne Waffen. Diese Sendung können Sie auch im Internet auf der SWR 2 Seite nachhören. Und hier geht es jetzt weiter mit dem SWR 2 Dschungel und neuen spektakulären Formen des Protestes. SWR 2 Dschungel mit Roland Wagner. Demonstrieren, Kritik äußern und Widerstand leisten soll vor allem Spaß machen. So lautet das Credo einer Protestbewegung, die sich unter dem Namen Hedonistische Internationale in vielen Städten Deutschlands formiert hat. Und so lassen ihre Aktionisten die Bass-Sounds gegen Nazis wummern und für das gute Leben. Ihre Mitglieder schmuggeln Lügner ins Fernsehen und sabotieren die Eröffnung eines Einkaufszentrums, in dem sie den Laden überrennen. Peter Kessen hat für den SWR 2 Dschungel die Hedonistische Internationale bei Aktionen in Berlin begleitet. Wegbassen heißt seine Sendung. Wir befinden uns jetzt hier vor dem Pedaliendamm. Das ist der Treffpunkt für die Schnitzeljagd, die Techno-Tofu-Schnitzeljagd. Und bald werden sich ziemlich viele Leute hier einfinden, ich denke mal so bis zu 300. Lufa Blisset, 33 Jahre, IT-Systemadministrator und Organisator der Schnitzeljagd des BUMS. BUMS, das ist die Abkürzung für das Bündnis für urbane Mobilbeschallung, eine Aktionsgruppe der Hedonistischen Internationalen in Berlin. Es sind 6 Teams, jedes Team hat eine Farbe. Die erste Aufgabe von den Teams ist, sie müssen einen Klassensprecher wählen, der dann praktisch für das Team verantwortlich ist und die ganzen Aufgaben praktisch mit dem Team zusammen lösen muss. Dann müssen sie sich selber anfallen. Es gibt Fingermalfarben für jedes Team. Es gibt erstmal die Farben schwarz, rot, gelb, orange, blau, rosa. Dann bekommen sie alle eine Feder. Sie protestieren gegen Luxuseigentumswohnungen in Kreuzberg, gegen steigende Mieten, gegen die Vertreibung von Junkies am Cottbusser Tor, gegen die Politik der NATO. Also ich bin Ute und ich bin auch hier, weil ich mal wieder ein bisschen Kind sein kann und weil es alles bunt und schön und lustig ist, aber auch, weil ich finde, dass das eine andere politische Möglichkeit ist, sich auszudrücken. Zum Beispiel der Schwarze Block mit seinen Aktionen, da stehe ich nicht wirklich dahinter, weil da einfach sehr viel Gewalt dabei ist und weil ich finde, dass es auch so auf diese Art vielleicht dann besser rübergebracht werden kann, ein bisschen Gegenbeispiel gezeigt werden kann. Sie tragen neonpinkfarbene Hotpants, Cowboyhüte, barocke Adelskostüme, Ritterrüstungen aus Pokerkarten, weiße Bademäntel, Taucherbrillen und haben selbstgebaute rollende Soundsystems aus Leiterwagen, Rollstühlen und Autobatterien dabei. Die Soundsystems heißen Räuber Hotzenplotz, Rave Machine, Dark Mittag, Captain Blaubeer. Ach, vielleicht willst du den Zettel auch haben. Da sind nämlich hinten, also vorne ist eigentlich nur, wie die Leute sich bei der Polizei verhalten sollen oder so. Und hinten ist eigentlich unser politischer Flyer, gegen was wir uns NATO und Pedaliendamm und Fixraum und keine Ahnung, was da noch steht. Peace Zeichen, genau, weil es ist, heute ist der 60 Jahre NATO und 51 Jahre Peace Zeichen. Okay, ich habe ein leuchtend grünes Samtkleid an, ein Collier von meiner Oma, Ohrringe von meiner Großtante, einen Offiziershut und eine dämliche Sonnenbrille. Das Übliche. Caro, 24, Studentin der Politikwissenschaften. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass man Spaß mit Politik verbindet. Es wird nicht ganz ernst genommen in den Medien, das ist klar. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn man Leute mobilisieren will, dass man nicht nur durch die Straßen läuft und skandiert, sondern auch ein bisschen Musik mitbringt. Anja, ich komme bei euch. Ich habe mich lange über hin und her überlegt. Passt ja auch zum Weltfrieden. Die Hedonistische Internationale agitiert in Berlin, Greifswald, Hamburg, Frankfurt, im Wendland, Hannover, Tübingen, Chemnitz, Babelsberg, Kassel, Bremen, Saarbrücken, Nürnberg und dem Ruhrgebiet. Ja! Zur hedonistischen Internationale gehören das Aktionskomitee Nudistische Offensive, die anarcho-hedonistische Fußballfront, die Sektion We Like Strike, die Sektion Chicks United, also grundsätzlich ist die Hedonistische Internationale keine Organisation. Es ist eher Idee oder einen Handlungsrahmen, unter dem oder mit der Leute was machen können. Free Rebel Circus, Kommando Epikur, Surrealistischer Orden des Chaos und oder der Kinder Eris, Hedonistische Cyborg-Fraktion, die anarchistischen Farmer mit der Band Dead County Cool Boys. Und das Manifest legt so die grundsätzlichen Regeln fest. Die hedonistische Internationale will Freude, Lust, Genuss und ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit für alle Menschen. Die hedonistische Internationale weiß nicht, wie die Ziele erreicht werden können, sondern nur, dass etwas passieren muss, um Freiheit und Genuss für alle zu verwirklichen. Die hedonistische Internationale gibt sich die Farben Pink, Schwarz, Gold, Silber und Weiß. Jetzt können Leute einfach, egal wo, ob jetzt in Stuttgart, in Bochum oder in Greifswald oder in Nürnberg oder wo auch immer, irgendjemand hat Lust, was zu machen. Der sucht sich andere Leute, Freunde, Verbündete, nette Leute, tut sich mit denen zusammen und macht die Aktion. Und damit gibt es die Sektion und die machen dann, was sie wollen. Sektion Premium Entertainment, Sektion Event und Unterhaltung, Internationales Hedonistisches Olympisches Komitee, IHOK, Sektion für plausible Aktion, Investoren Supersektion, ISS, Weltweite Klabautermann-Brigade, Gaga-Cola-Sekte, Zentralrat umherschweifender Hedonistinnen. Das Manifest lehnt ja eine Theorie als Wahrheit auf jeden Fall ab. Und ich glaube, das ist auch die Stärke, dass es offen ist, dass es nicht ausschließend ist, weil einer Kommunist ist oder der nächste Demokrat und der Grüne oder was weiß ich. Ich glaube, das ist die Idee, dass man die Gemeinsamkeiten sucht in der Aktion auch. Ich bin Karen Elliott von der Hedonistischen Internationale. Ich bin Monty Kenson, auch von der Berliner Sektion der Hedonistischen Internationale. Ja, die Grundidee, warum wir falsche Namen oder andere Namen benutzen, ist, dass es keinen geben soll in der Hedonistischen Internationale, der mit seinem Namen nach vorne tritt. Und es soll niemand sich dadurch profilieren, dass er mit seinem Namen da steht. Ich bin 32 Jahre alt, bin Historiker und arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin 33, bin alleinerziehende Mutter von einem kleinen Jungen, eigentlich Ex-Tänzerin, aber trotzdem noch ab und an auf der Bühne und studiere mittlerweile Psychologie. Ich komme aus Hessen, aus einer Kleinstadt, aus einer Familie mit noch 3 Geschwistern und ja, uns ging es eigentlich immer ganz gut. Ich komme aus dem Süden von Deutschland, wie man vielleicht auch ein bisschen hört, und bin da auch immer, glaube ich, kritisch aufgewachsen, also immer mit kritischen Eltern gehabt, die immer auch geschaut haben und nachgefragt haben und auch, ich glaube, schon so ein bisschen in der Tradition sicher von so einem 68er-Haushalt. Was jetzt nicht hieß, dass die total die Hippies sind, aber einfach so ein kritischer Geist und auch mal mit auf eine Demo gehen und Tschernobyl und aufregen über Politik zu Hause und so. Also das ist da schon auch passiert. Ich würde mich zum Beispiel jetzt nicht als explizit links auffassen, sondern das ist eher so eine relativ pragmatische, wenn man das in dem Zusammenhang überhaupt sagen kann, Mischung aus Herz und gesundem Menschenverstand und einer ziemlich dick geratenen sozialen Ader. Also ich erinnere mich noch daran, dass zum Beispiel meine Mutter in der Grundschule explizit mich dazu aufgefordert hat, eine türkische Mitschülerin mitzunehmen nach der Schule, um gemeinsam mit ihr Hausaufgaben zu machen, dass sie ihr dann eben auch nochmal da drüber gucken kann, was ihre eigenen Eltern nicht gekonnt hätten. Ich glaube, die rechte Richtung stand irgendwie nie im Raum, das gut zu finden. Ich fand das immer beschränkt und ausschließend und nicht offen und nicht irgendwie in eine Richtung schöne Welt gewandt. Und die linke Richtung, klar, dann ist man irgendwie einfach mal Anarchist und weiß gar nicht genau, was das ist und so. Und dann ganz klar ging es irgendwie mit einer Meldung los, dass es im Friedrichshainer Bezirk, dass die Statistik mit rechten Übergriffen angeführt hat. Und es gab auch ständig Meldungen zu der Zeit, dass halt gezielte Hatz auf Friedrichshainer Linke gemacht wird oder welche, die so aussehen von seitens Rechtsradikalen. Und dadurch entstand eben so eine Stimmung, wir müssen mal was machen und zwar auf unsere Art und Weise und wir wollen diese ganzen politikverdrossenen Nachtmenschen auf die Straße kriegen, eben unsere Freunde und Bekannte. Und da eben mal ein ganz anderes Zeichen setzen in die Richtung. Ja, vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen auf dieser Demonstration, auf dieser Kiezparade. Keine Freiräume für Nazis. Null Bock auf den rechten Mob in Friedrichshain und anderswo. Wir sind hier, um zu tanzen, um unser buntes Gegenmodell zu zeigen, um klarzumachen, dass wir für eine offene, plurale, freie Gesellschaft ohne Grenzen eintreten. Und wir wollen, dass hier jeder so leben kann, wie er oder sie will, ohne dass man Angst vor Rechtsradikalen haben muss. Wir sehen heute wieder, wenn wir uns zusammentun, können wir viel erreichen. Wir sind ein bunter Haufen verschiedenster Leute aus den verschiedensten Ländern und wir sind verdammt viele. Meine große Akzent, sag ich dir, das Nazi ist keine Meinung, es ist ein Verbrechen. Raus, raus! Wir lassen uns hier nicht von autoritären, rückwärtsgewandten Arschlöchern in die Ecke drängen. Ganz im Gegenteil, da hilft den Nazi ihr gesamter germanischer Bullshit nichts. Da hilft keine Kraftrune und keine nordische Mythologie. Gegen die geballte Vielfältigkeit haben sie keine Chance. Und jetzt noch viel Spaß auf der Demo. Also auf jeden Fall die bessere Variante zu demonstrieren, weil sie eben nicht irgendwie mit Gewalt versucht, Ziele zu erreichen, sondern eben mit Freude und irgendwie den Leuten was weiterzugeben an Lebensfreude, vielleicht auch den Nazis oder so, ja. Weil es einfach keinen Grund gibt, irgendwie so verbittert zu sein. Ja, wir stehen jetzt vor dem Tor Steinerladen, vor dem Tromsø in der Petersburger Straße. Und heute hat die Kiezparade stattgefunden. Kein Kiez für Nazis war das Motto. Nazis wegbassen. Und dazu haben neben der hedonistischen Internationale auch irgendwie verschiedene Initiativen, Gruppen, Parteien aufgerufen. Und es ist eine sehr bunte, große Demo geworden mit 2.000, 3.000 Leuten. Und man hört hier noch die Musik im Hintergrund und wird getanzt. Und es ist einfach, glaube ich, ein buntes Zeichen des ganzen Bezirks gegen den Laden und gegen Nazi-Übergriffe. Es macht sehr viel Spaß dann halt auch an einer Demo teilzunehmen und eben nicht nur böse gegen etwas zu sein, auch wenn wir gegen Nazi sind, aber halt das trotzdem mit einem freundlichen Weg zu sagen, irgendwie versucht es auch anders irgendwie und nicht auf Hasswegen, sondern auf Liebeswegen. Melina, 23 Jahre alt, Studentin der Kulturwissenschaften in Frankfurt-Oder. Ich möchte jetzt ganz kurz noch zum Fototermin aufrufen. Ich habe hier jetzt noch ein paar dieser wunderschönen Helme hier und würde gerne noch Wikinger gegen rechts Fototermin für die Presse da drüben machen. Also wer gerne mitkommen will, holt sich hier bei mir einen Helm ab und wir zeigen gemeinsam da drüben nochmal unseren Arsch. Weil im Großen und Ganzen geht es darum, zu zeigen, dass Nordisch by Nature sicher nicht von Ihnen erfunden wurde. Wehret den Anfängern. Okay, vielen Dank. Hier drüben gibt es Helme. Und da drüben gleich in der Absperrung können wir unseren Arsch zeigen. Vielen Dank. Gerade bei Techno bin ich dann so mit Anfang 20 gelandet. Und das war auch für mich eigentlich so das erste Mal so, wow, hier kann jeder sein, wie er ist, egal wie er nun ist und alle sind nett und freundlich miteinander und das war eigentlich so für mich auch so eine Initialzündung, so zu sehen, ja, man kann wirklich auch ein paar Tage lang miteinander verbringen, ohne dass es Streit und Ärger gibt, ohne dass sich Leute auf die Schnauze hauen. Und das war für mich jahrelang auch so ein Lebensideal, wie eben Leute in dieser Szene miteinander umgehen. Und so wie Leute auf solchen Partys miteinander meistens im Idealfall umgehen, so müsste das eigentlich immer sein, denke ich mir. Bei keiner Demonstration will ich den Eindruck erwecken bei Leuten, die jetzt da Passanten sind, dass ich der Böse bin. Weil ich meine, die Grundidee von Protest ist ja, ich will ja, dass die vielleicht auch denken, hey cool, ich mache da mit und demonstriere mit. Weil ich meine, wenn man irgendwie was erreichen will, müssen die Leute mitmachen. Aber das Schönste finde ich, wenn, ich weiß nicht, von einer Kiezparade, wo dann auf einmal eine Oma steht oben auf dem Balkon und winkt. Und ich finde den Moment, wo Leute sich irgendwie solidarisieren, ist viel besser, wenn ich irgendwie so auftrete, dass die Leute Angst vor mir haben. Ich demonstriere gegen Nazis und die Leute haben dann Angst vor den Leuten, die gegen Nazis demonstrieren. Da kann ich das Ziel schwer erreichen. Es hat mir nicht gereicht im Sinne von, ja, dass es ja dann doch irgendwie einen Ausschluss gibt. Weil diese kleine Welt, das ist ja so eine Blase, die dann für 3 Tage auf irgendeinem Acker in Brandenburg existiert. Und dann ist sie wieder weg. Und schlimmstenfalls kommt dann der Kater. So. Und ich fand die Idee sehr reizvoll, mit diesem Lebensgefühl auch mal auf die Straße zu gehen oder eben anderweitig in Aktion zu treten und damit eventuell auch was zu erreichen und nicht so immer in seinem eigenen Saft da vor sich hin zu kochen. Weitergeben, Zettel. Rund 500 Menschen tanzen durch Kreuzberg. Auch vor den Luxuslofts in der Reichenberger Straße. Soundsystems belagern das Cottbusser Tor. Mitgekriegt haben. Ich glaube, ich habe das vorhin so ein bisschen verpeilt, mich vorzustellen. Ich bin Matthias, euer Klassensprecher. Und okay, ich kann leider nicht lauter, meine Stimme ist noch vom letzten Wochenende so ein bisschen beschädigt. Aber ich werde es versuchen. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Aufgabe, Kameras zu basteln. Wir haben hier ein paar Milchtüten und Klorollen gibt es auch irgendwo. Und wenn nicht, gibt es vielleicht was Ähnliches. Und dann versuchen wir Kameras zu basteln und danach gehen wir alle gemeinsam zum Cotti, wo unsere nächste Aufgabe auf uns wartet. Das BUMS, das Bündnis für urbane Mobilbeschallung, kritisiert, dass Drogensüchtige bald keine Möglichkeit mehr haben, sich in einer sauberen Umgebung sterile Spritzen zu besorgen, um sich Heroin oder Methadon zu spritzen. Sie protestieren für den Erhalt des Druckraums, für mehr Aufklärung, was harte Drogen angeht und gegen die Verdrängung und Vertreibung von Drogensüchtigen. Hurra, hurra, der Cotti passt! Sucht euch eine Ecke und beschallt von dort den Cotti! Verwickelt einen Passanten in ein Gespräch zum Thema Fixstube! Frag ihn nach etwas Braunem oder Weißem und schreibe Meinungen zum Thema mit Kreide auf den Boden! Spritzenaktion, setz mit deiner Spritze zum Schuss an und falle um, sobald die Musik aus ist. Hey, kannst du den Hinweis vorlesen? Ich kann es nicht. Okay, nein, ein Hinweis. Geh zum Druckraum, Dresdner Straße 15 und lege solidarisch Blumen nieder, verteilt an alle Wunderkerzen und schwenkt sie in die Höhe für unsere lieben Junkies. Es gibt Kritik der Situation, ob man beim G8-Gipfel, wo man einer militärischen Macht eigentlich gegenübersteht. Da steht man, die kommen mit 8 Militärhubschraubern, die in einem Kreis fliegen. Das sieht aus wie Vietnam, man ist in diesen Feldern. Und dann auf einmal bist du mit einem Soundsystem da und das ist Musik und das sind Leute mit Puscheln oder mit Konfetti oder Seifenblasen. Und das ist einfach, ich glaube, das ist entwaffnet. Man spielt dann nicht mehr die Spielregel. Die Spielregel von der Staat, die Spielregel ist, die kommen in ihrem militärischen Outfit. Ihre Spielregel ist dann nur noch Gewalt. Die ich auch total super fand, war einmal die vorm G8-Gipfel haben wir sozusagen als Mobilisierungsaktion eine Seeblockade vorm Verteidigungsministerium gemacht. Da war keiner von uns dabei. Kanal, sind auf so einem Kanal. Blockade, da wurde eine Seeblockade. Da haben irgendwelche Leute, eine andere Sektion, eine Seeblockade vom Verteidigungsministerium gemacht. Mit Booten, mit Schlauchbooten wurde da hingezogen, mit einem Motorboot davor und dann Transparente aufgehängt am Verteidigungsministerium. Blockade und auf einmal kam die Polizei und wusste gar nicht. Am besten hat mir die Sache mit der Streikunterstützung gefallen. Ja. Die Busfahrer, das war so ein Busdepot in Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg, und die standen da, wie man sich das so vorstellt, und es gibt Kartoffelsalat und Würstchen und so eine brennende Tonne, und wir kamen auf einmal an und die so, ein paar waren irgendwie so kritisch, was geht da, vor allem die Funktionäre waren kritisch, aber die Busfahrer, die haben sich so gefreut, und dann unterhält man sich lang mit Leuten und hat irgendwie so eine, merkt, dass man ähnliche Interessen hat, wenn es darum geht, Lohn zu erkämpfen und dass man ein schönes Leben will. Und da redet man mit einem 55-jährigen Busfahrer und merkt auf einmal, hey, da gibt es ja Verknüpfungspunkte. Und das fand ich besonders schön, weil es so unterschiedliche Leute zusammengebracht hat. Das war sowas wie zum Beispiel das Kommando Tito von Hardenberg. Ja, okay, das war natürlich, die war auch lustig, die Aktion. Das war auch sehr lustig, ja. Und das war also aber das natürlich war, ja, auch. Das war das medial das Größte. Wir, Angehörige des Kommandos Tito von Hardenberg, der hedonistischen Internationale, haben heute am 10. April des Jahres 2008 das öffentlich-rechtliche Musik- und Drogenformat Polylux angegriffen. Unser Angriff auf den Boulevard-medialen Komplex soll unsere grundlegende Opposition ausdrücken gegen Praktikantenausbeutung und schlechte Fernsehprogramme. Unsere Solidarität gilt all denen, die sich weltweit wehren gegen Staatskapital und die ganze andere Kacke. Die Aktionisten haben das TV-Szene-Magazin Polylux ins Visier genommen. Die Hedonisten schmuggeln einen falschen Junkie ins Fernsehen. Es ist nur ein Schauspieler, der mit dreisten Lügengeschichten die Sensationsgier befriedigt. Einem unserer Genossen ist es gelungen, ins Herz der Bestie vorzudringen. Und nicht nur das Format der Sendung ad absurdum zu führen, sondern auch die von Frau Hardenberg ausgelobten 50 Euro Aufwandsentschädigung der revolutionären Sache zuzuführen. Wir fordern die Abschaffung von Ausbeutung und Unterdrückung. Mehr Klang, weniger Sucht und ein 30. Monatsgehalt für die Schiffsabwrackungsindustrie von Bangladesch. Ein weiterer Ort für Aktionen war der Alexanderplatz in Berlin. Rund 5000 Schnäppchenjäger hatte die mitternächtliche Vorab-Eröffnung einer Elektronikkette zur neuen Shoppingmeile am Alexanderplatz gelockt. Chaotisches und teils aggressives Gedränge war die Folge. Erst recht, als dann noch Dutzende Konsumgegner zur Gegendemo aufliefen und sich unter die Massen mischten. Ja, aber für uns stand eher das ja im Vordergrund, dass die Idee als solche uns einfach völlig absurd erschien. Warum soll man nachts um 12 Dienstag in den Elektronikmarkt gehen und sich was kaufen? Vorne, wo das Geschieber am heftigsten war, gingen die Schaufenster zu Bruch. Die anrückende Hundertschaft der Polizei sah keine andere Möglichkeit, als die Markteröffnung abzubrechen. Es ist nicht mehr möglich, in dieses Einkaufszentrum zu gehen. Bitte verlassen Sie diesen Raum friedlich und einzeln. bevor wir den Konsum kritisieren, sollten wir die Eigentumsverhältnisse kritisieren und nicht den Konsum. Ich möchte niemand vorwerfen, dass er sich irgendwie was kauft, weil ich kaufe selber auch Sachen ein und ich mag einkaufen und ich mag es auch Geld zu haben. Ich bin Anarchist und ich finde es die schönste Idee und ich will, dass jeder frei lebt und mit anderen frei zusammenlebt. Aber es ist schwer daran zu glauben, dass es funktioniert. Und das ist auch die schwierigste Form von gesellschaftlicher Organisation. Also ich habe gute Nachrichten. Ich war gerade eben beim Lehrerzimmer und ich habe mit dem Direkt gesprochen und ab sofort ist Montag schulfrei. Alles klar. Okay, liebe Gruppe, die nächste Anweisung. Gehe zum Druckraum und lege solidarisch Blumen nieder, verteilt an alle Wunderkerzen und schwenkt sie in die Höhe für unsere lieben Junkies. Zum Druckraum einfach dem Soundsystem folgen. Wenn man so ein bisschen träumen soll, dass das vielleicht auch sogar über den reinen Protest hinausgeht und dass dann wirklich sogar was bewegt wird, im Sinne, dass das eine Bewegung wird. Und was schon länger auch bei uns im Raum schwebt, ist so die Idee eines hedonistischen Weltkongresses, sozusagen einen Woodstock unserer Generation zu machen. Wegbassen, die hedonistische Internationale zwischen Soundsystem und Widerstand. Eine Sendung von Peter Kessen. Der Sprecher war Christoph Gawenda. Ton und Technik Rolf Knapp und Birgit Schilling. Regie Tobias Krebs. Redaktion Elinor Krugmann. Aha. Hey, Mr. Nazi. Muss dein Wörtchen mit dir reden, bitte hör mir zu. Yeah. Sieh mich an, was siehst du in mir? Nur ein kleinen Ausländer, der so riecht wie ein Tier. Ein dummer Schlitzauge, ein scheiß Reisfresser. Dem Mann im besten Falle gleich einäschert. Bitte sag's mir, denn ich will wissen, was du denkst. Denn es ist mein Wille, dass du jetzt das Richtige erkennst. Ich stink nämlich gar nicht, ich dusch mich jeden Tag. Man würde ich